Wir sind jetzt verbunden mit Johannes Filous. Er ist Beobachter der rechten Szene in Sachsen, Betreiber des Twitter-Accounts Straßengezwitscher, Street Coverage. Dafür hat er auch schon den Grimme Online Award bekommen. Auch er war heute bei dieser Pressekonferenz dabei, hat sich das Ganze angeschaut. Bei diesem Twitter-Account steht übrigens drunter Reportagen und Live-Ticker von dort, wo es brennt, gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. 17.000 Follower. Johannes Filous, schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Wir können natürlich zum jetzigen Zeitpunkt nur spekulieren über die Täter. Wir wollen auch gar nicht die Spekulation weiter vorantreiben. Aber wenn Sie diese Muster sehen, darf man denn von einem fremdenfeindlichen Hintergrund ausgehen aus Ihrer Sicht? Die Polizei hat es heute in der Pressekonferenz auch mehrfach gesagt, dass sie zurzeit von einem fremdenfeindlichen Anschlag ausgehen. Ich denke, na klar, es gibt gewisse rechtsradikale Strukturen in Sachsen, die seit einiger Zeit agieren, die auch befeuert sind, zum Beispiel durch Pegida. Also Pegida zum Beispiel hat das Klima in Dresden speziell, aber auch in Sachsen und Deutschland verändert. Sie haben radikale und menschenfeindliche Positionen in die Mitte der Gesellschaft geholt oder zumindest offen zutage getragen. Und das ermutigt sicherlich rechtsradikale Aktivisten, den dann in ihren Augen Volkswillen auszuführen. Sie fühlen sich bestätigt und gar gedrängt dazu, etwas zu unternehmen. Und ja, was wir jetzt benötigen, sind klare Positionierungen zu Grundwerten unseres Zusammenlebens. Das heißt, Pegida, wenn man so will, bereitet den Boden, auf dem dann rechtsextreme Netzwerke, rechtsextreme Gruppen aktiv werden können. Was sind das für Netzwerke, für Gruppen? Sicherlich ist Pegida ein Ort, wo viel Vernetzung stattfindet. Also, das ist richtig. Und es gibt mehrere kleine Gruppen, die sicherlich wichtig sind. Also in Dresden zum Beispiel sind freie Aktivisten in Dresden, die vor allem in den sozialen Medien eine Drohkulisse aufbauen und ganz offen. Die heißen so freie Aktivisten? Freie Aktivisten Dresden, genau. Die eine Drohkulisse aufbauen und zum Beispiel von Nazi-Kiez und NS-Zone sprechen. Es gibt offene und bekannte Neonazi-Strukturen, zum Beispiel in Bautzen, die dann Politiker vor sich hertreiben, entmenschlichende Rhetorik, dann auch Angriffe auf Andersdenkende in der ganzen Region folgen lassen. Ich habe da auch mit mehreren Jugendhäusern gesprochen, die von Bedrohungen rechtsradikaler betroffen sind und teilweise nicht wissen, wie sie ihre Jugendlichen schützen sollen. Dann ist die identitäre Bewegung in Sachsen sehr aktiv, vor allem im ländlichen Raum. Da bieten sie so niedrigschwellige Angebote für junge Menschen. Die sind sehr gezielt und ganz geschickt verpackt. Auch hier ist es wichtig, dass man reagiert und dass sich auch Vertreter der Politik endlich auch um die Jugendangebote in diesen Regionen bemühen und um politische Bildung. Aber welche reale Gefahr geht tatsächlich von diesen Gruppen aus? Unterstellen wir mal, es könnte eine dieser Gruppen gewesen sein mit Sprengstoffanschlägen, bei denen ja auch Menschen hätten Opfer werden können. Wie gefährlich sind diese Gruppen tatsächlich auch für Menschenleben? Im Zusammenhang mit den Anschlägen kann ich dazu direkt nichts sagen, weil ich kann diesen Zusammenhang natürlich nicht herstellen kann. Man kann natürlich aber sagen, man sieht es auch jetzt schon in den sozialen Medien, dass Äußerungen auftauchen, die Anschläge bagatellisieren, relativieren, teilweise sogar gutheißen. Die Gruppierungen, vor allem in Bautzen, haben sich nach Auseinandersetzungen dort auch öffentlich bekannt dazu etc. Also man muss davon ausgehen, dass durch diese Gruppierungen auch Menschenleben gefährdet sind. Und was wir beobachten, ist, dass sich seit einer geraumen Zeit auch rund um Pegida diese Organisation sehr gut vernetzt haben in ganz Sachsen. Viele von ihnen, die Aktiveren, gehen jetzt auch so ein bisschen, ziehen sich so in den Untergrund zurück. Das ist eine sehr gefährliche Situation auch für die Zukunft, nicht nur für jetzt, sicherlich auch für die nächsten Jahrzehnte, dass diese relativ gut organisierten Strukturen jetzt noch besser vernetzt sind als vorher. Und die Politik scheint relativ hilflos dem gegenüber zu stehen, Herr Filous. Mhm. Auf der anderen Seite sehen wir jetzt, dass Pegida ja nur noch ein paar tausend Leute anzieht. Richtig. Aber das ist dann einfach sehr schnell unterschätzt. Es geht gar nicht um die Masse der Leute, sondern um das Momentum und den Austausch. Ja, das, was sie ausgelöst haben. Man muss das jetzt auch gar nicht mehr auf Pegida festmachen. Sie haben einen ganz nährreichen Boden gesetzt, wie gesagt. Ansonsten ist jetzt, wie gesagt, diese Vernetzung, denke ich, das große Problem, und wir werden da sicherlich auch in Zukunft wirklich die Auswirkungen sehen. Und deswegen erwarte ich jetzt auch, um mal etwas Persönliches sagen zu dürfen, ich erwarte jetzt Langfristiges, also ich erwarte deutliche Schritte, weit über die jetzt getätigten Statements hinaus. Ich erwarte, dass Politiker in Sachsen, Deutschland und Europa jetzt für die Demokratie und die politische Bildung ihren mit Verlaub allerwertesten aufreißen und es unterlassen, entmenschlichende Rhetorik zur Befeuerung so einer Stimmung weiter anzuwenden, um nur eigene politische Ziele zu verfolgen. Gut gesagt. Das kann man von den Demokraten verlangen, ja. Gut gesagt, aber wir hatten vor gut 2 Wochen die Zusammenstöße in Bautzen, wir hatten schon mehrere Übergriffe in Dresden. Und Herr Filous, wir haben in diesem Zusammenhang auch immer von der Rolle der Polizei gesprochen. Jetzt haben wir es im Bericht von unserem Korrespondenten gehört. Der Tatort dort war schlecht abgesperrt und es gibt immer wieder Kritik an der sächsischen Polizei im Umgang mit rechts. Kann es sein, dass auch hier wieder Fehler gemacht worden sind? Ich war der Kollege, der heute die Frage auch an den Polizeipräsidenten der Polizeidirektion Dresden gestellt hat, zu der Tatortabsicherung, die ausweichend leider nur beantwortet wurde. Also es ist ein Sachverhalt durch mehrere Journalisten auch belegt, dass der Tatort nach einer initialen Spurensicherung in der Nacht dann nicht mehr abgesperrt war, dort Journalisten rübergelaufen sind und jetzt nach 13.30 Uhr weitere Spuren gesichert wurden, nachdem der Tatort schon von mehreren Menschen begangen wurde. Das ist natürlich, das muss man sagen, das ist keine gute Polizeiarbeit in diesem Falle. Und das hört man ja nicht zum ersten Mal, dass es Kritik an der sächsischen Polizei gibt im Umgang mit rechts. Also offenbar ist da wenig passiert aus Ihrer Sicht? Man darf auch da natürlich nicht pauschalisieren, aber es ist schon richtig, dass es, das ist auch von Insidern der Polizei selbst so geäußert, dass sie ganz klar sagen, dass sie auch ein Problem haben in ihren eigenen Reihen mit politischer Bildung und natürlich auch rechte Tendenzen in der sächsischen Polizei vorhanden sind. Johannes Filous, Beobachter der rechten Szene in Sachsen mit seinem Twitter-Account Straßengezwitscher, wofür er auch den Grimme Online Award bekommen hat, über die Sprengstoffanschläge in Dresden und auch über rechte Netzwerke in Sachsen, die durchaus eine reale Gefahr darstellen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Filous. Ich bedanke mich.